Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. 1. Oktober 2012. Einladung zum Bundesparteitag 2012.2 in Bochum. Folgende Einladung wurde gestern an alle Mitglieder der Partei versandt. Hallo, wir laden dich zum 2. Bundesparteitag 2012 der Piratenpartei Deutschland ins Ruhrkongress Bochum, Stadion Ring 20, 44791 Bochum ein. Der Parteitag beginnt am 24. November 2012 um 10 Uhr und endet voraussichtlich am 25. November 2012 um 18 Uhr. Am Samstag beginnt die Akkreditierung ab 9 Uhr. Die Akkreditierung ist jederzeit während des gesamten Parteitags möglich. Zur Akkreditierung ist ein gültiger Personalausweis notwendig. Bitte beachte, dass du nur stimmberechtigt bist, wenn du alle Mitgliedsbeiträge entrichtet hast. Bei Unklarheiten ist ein Zahlungsbeleg über den von dir entrichteten Mitgliedsbeitrag hilfreich. Eine Zahlung des fälligen Beitrags ist auf dem Parteitag möglich. Zu diesem Parteitag können Programmänderungsanträge, Satzungsänderungsanträge und sonstige Anträge sowie Positionspapiere eingereicht und zur Abstimmung gebracht werden. Die Anträge auf Satzungs- und Programmänderung sind dann fristgerecht eingegangen, wenn sie bis zum 26.10.2012 um 23.59 Uhr beim Bundesvorstand eingereicht sind. Vergleich Bundessatzung § 12. Dies ist erfüllt, wenn die Anträge im Antragsportal zu diesem Zeitpunkt eingetragen sind. Anträge können ab dem 1.10.2012 um 0 Uhr eingereicht werden. Bitte schau regelmäßig ins Antragsportal, um dir ein Bild davon zu machen, welche Anträge es bereits gibt. Sonstige Anträge und Positionspapiere werden ebenfalls eingereicht, indem sie im Antragsportal eingestellt werden. Eine Frist hierfür gibt es nicht. Die vorläufige Tagesordnung, Beginn 24.11.2012 um 10 Uhr. Top 1. Begrüßung und Gastreden. Top 2. Wahl der Versammlungsämter, Zulassung von Presse, Gästen, Ton- und Filmaufnahmen. Top 3. Beschluss der Tages- und Geschäftsordnung. Top 4. Satzungsänderungsanträge. Top 5. Programmänderungsanträge und Positionspapiere. Top 6. Sonstige Anträge. Top 7. Schließung des Parteitags am Sonntagabend. Eine Übersicht über Hotels, in denen du übernachten kannst, findest du unter Bundesparteitag 2012.2 Hotels. Zusatz für Briefempfänger. Gemäß Satzung werden die Einladungen per E-Mail an unsere Mitglieder verschickt. Du erhältst diesen Brief jedoch, weil wir entweder keine oder eine fehlerhafte E-Mail-Adresse von dir gespeichert haben. Bitte sende uns deine aktuelle E-Mail-Adresse an mitglieder@piratenpartei.de, damit wir dich besser und schneller informieren können. Vielen Dank. Zusatzende. Für weitere Fragen kannst du dich an unsere Geschäftsstelle bgs-anfragen@piratenpartei.de wenden. Über deine persönliche Teilnahme würden wir uns sehr freuen. Viele Grüße im Auftrag des Bundesvorstands, Sven Schomaker, Generalsekretär. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.